Наша тема называется «Дело жизни». Also unser Thema heißt heute Lebenswerk. Дело жизни. Also Lebenswerk. Оказывается, что помимо необходимого спасения, also so wie es aussieht, außer der notwendigen Rettung, крещения, Taufe и так далее, und so weiter, есть еще что-то очень важное. Gibt es noch etwas Wichtiges? И это не просто. Und es ist nicht einfach, что-то делать, also etwas zu в machen церкви. In der Gemeinde. Это что-то больше. Das ist etwas mehr. Недавно после конференции, also vor kurzem nach der Konferenz, когда мы ужинали с нашими служителями, wo wir mit unseren Gästen gegessen haben, общались, смеялись, zusammen gesprochen, Spaß gehabt, gelacht. Потом после того, как мы сели в машину, und dann später, wo wir dann im Auto nach Hause fuhren, епископ спросил меня, der Bischof hat mich gefragt, а каково твое место в теле Христа? Und was ist dein Platz im Leib Christi? Именно так, каково твое место в теле Христа? Also genau so hat mich gefragt, was ist dein Platz im Leib Christi? То есть, каково наше место? Also was das heißt, welchen Platz ist unser Platz? Не просто общественно полезная деятельность. Also nicht nur einfach gesellschaftlich, öffentliche, soziale Arbeit. Каково наше дело в Господе? Sondern welches Werk haben wir im Leib Christi? А что же такое за дело? Und was ist das für ein Lebenswerk? Скажи, что за дело? Also sag mit mir, was ist das für ein Werk? Что за дела? Was ist das überhaupt? Это очень легко проверить. Das ist sehr leicht zu prüfen. Есть ли в твоей жизни такое дело или нет? Also gibt es in deinem Leben so ein Werk oder nicht? Хочешь проверить? Also willst du das prüfen? Если не знаешь, есть, нет. Also wenn du es nicht weißt, ob es da ist oder nicht. Что-то вроде делаю. Ich tu doch irgendwie etwas. Это можно проверить по количеству молитв. Das kann man daran prüfen, nach der Anzahl der Gebete. По силе усердия в этих молитвах. Und wie eifrig du dabei bist. По количеству молитв. Сколько ты молишься? Also nach der Anzahl deiner Gebete, wie viel betest du für? За свои экзамены. Für deine Prüfungen. За повышение зарплаты. Für die Gehaltserhöhung. А сколько молишься за ячейку? Und wie viel betest du für die Kleingruppe? За спасение близких. Für die Rettung deiner Verwandten. За служение. Für den Dienst. То есть это легко проверить. Das ist sehr leicht zu prüfen. Сколько времени я бью лбом? Also wie lange молюсь. Wie lange ich bete? За экзамен. Ob das jetzt für die Prüfungen ist? А сколько за новых людей на ячейке? Oder wie lange ich bete für neue Menschen in der Kleingruppe? Не отвечай сейчас. Also du brauchst es jetzt nicht antworten. То есть сколько времени занимает усердие в молитве за бытовуху? Also wie viel Zeit nehmen die Gebete für den Alltag? А сколько за дела Божьи? Und wie viel Zeit nimmst du dir für Gott sein Werk? Это важно. Das ist sehr wichtig. Давайте откроем Луки 12:34. Lass uns mal Lukas 12:34 aufschlagen. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Denn wo euer Schatz ist, dort wird auch euer Herz sein. А там, где наше сердце, und dort, wo unser Herz ist, там и будут молитвы. Dort werden auch unsere Gebete sein. Усердные молитвы. Also eifrige Gebete. Там будет много молитв. Dort wird es viele Gebete geben. А где наше сердце? Aber wo ist unser Herz? Там, где сокровище. Dort, wo dein Schatz ist. А где сокровище? Und wo ist der Schatz? Что мое сокровище? Also was ist mein Schatz? Задай себе сам вопрос. Also stell dir selbst diese Frage. То есть это вопрос страсти. Also das ist die Frage der Leidenschaft. За что я много молюсь, за что мало. Für was ich viel bete und für was ich wenig bete. И это показывает, есть ли у меня дело в Господе. Und das zeigt, ob ich dieses Lebenswerk im Herrn habe. Где наша цель? Also wo ist unser Ziel? То есть это хорошо, когда мы много молимся. Es bedeutet, wenn wir viel beten, es ist gut, dass es gut ist. Это классное достижение. Also es ist eine gute Errungenschaft. Amen. Это классно, что мы молимся за все. Es ist toll, dass wir für alles beten. За все, что видим. Also für alles, was wir sehen. То есть мы не боимся отвлекать Бога по пустякам. Das heißt, wir haben keine Angst, Gott auch um die Kleinigkeiten zu bitten. Да? Ja? То есть бывают религиозные люди, они такие скромные. Also es gibt solche religiösen Menschen, die sind so bescheiden. Они суперскромные. Sie sind super fromm. Говорят, ну чего я буду Бога отвлекать? Und sie sagen, oh, wieso soll ich jetzt den Herrn nerven wegen jeder Kleinigkeit? Столько горя в мире. So viel Leid gibt es auf der Erde. Ну чего я буду за свою болезнь молиться? Und wieso soll ich jetzt für meine Krankheit beten? Но хорошая новость, что Богу есть дело до всех твоих подробностей. Und ich habe eine gute Neuigkeit, denn der Herr möchte in deinem Leben an allem teilnehmen. Почему? Wieso? Он тебя любит. Weil er dich liebt. И он вездесущий. Und er ist allwissend. И он одновременно спасает Африку и тебя исцеляет. Und er rettet gleichzeitig dich und Afrika. И у него нет при этом стресса. Und er hat dabei keinen Stress. И он не потеет. Und er schwitzt nicht dabei. Он может помогать всем всегда, поэтому молись er дальше. Kann allen und überall und immer zeigen. Deswegen sollst du weiterhin beten. Это классно, что мы достигли доверия Богу во всех наших мелочах. Das ist toll, wenn wir Vertrauen Gottes bekommen haben und im Vertrauen in allen unseren alltäglichen Sachen. В школе, на работе. Ob wir, ob das Schule anbetrifft oder Arbeit. В устройстве кредитов. Oder bei Kreditvergabe. В семейных делах. Oder in unseren Familienangelegenheiten. Прекрасно, что мы верим в процветание. Und es ist sehr schön, dass wir an Erfolg und Gedeihen glauben. Но aber здесь можно сильно увлечься. Aber hier kann man sehr, sehr, sehr sich hinziehen lassen zu diesen Sachen. И Писание нас регулирует в этом вопросе. Und die Schrift reguliert uns in dieser Frage. Давайте мы откроем 1 Коринфянам. Lass uns mal 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 19 aufschlagen. Павел нам говорит, ибо если вы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человек. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Ибо если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Denn wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendsten, unglücklichsten Menschen unter allen. Что нам говорит это место? Was sagt uns diese Stelle aus? Первое. Das Erste. Что у нас будет еще жизнь дальше. Dass wir noch ein Leben danach haben. Аминь. Amen. Наша жизнь на небе. Also unser Leben im Himmel. Со Христом. Mit Christus. Мы не верим в реинкарнацию, в переселение душ. Also wir glauben nicht an die Reinkarnation oder dass die Seelen in einen anderen Körper oder was weiß ich, irgendeinen Sachgegenstand leben werden. Когда Писание говорит в этой жизни, die Schrift sagt uns in diesem Leben. Она не имеет в виду, что у тебя будет следующая жизнь какая-то другая где-то. Also das meint nicht dabei, dass du irgendwo irgendein anderes Leben haben wirst später. Это не значит, что ты будешь индейцем в Америке в следующей жизни. Das bedeutet nicht, dass du später ein Indianer in Amerika sein wirst in deinem anderen Leben. Also это значит, Leben. Следующая жизнь небеса. Das bedeutet, dass dein nächstes Leben im Himmel stattfindet. Навечно. Also ewig. Ты будешь вечно жить со Христом. Аминь. Du wirst ewig mit Christus leben. Amen. Но. Aber. Не все верят в загробную жизнь. Aber nicht alle glauben an das Leben nach dem Tod. И даже христиане сомневаются. Sogar die Christen zweifeln daran. И когда мы спрашиваем у людей на улицах, und wenn wir die Menschen draußen fragen, веришь во Христа? Верю. Also glaubst du an Christus? Ja, ich glaube. Кто такой Христос? Wer ist Christus? Er ist ein Retter. Что будет после смерти? Was passiert nach dem Tod? Не знаю. Keine Ahnung. Никто не знает. Keiner weiß es. Никто еще не возвращался. Keiner ist noch zurückgekehrt. Да возвращались уже. Ja, sind schon zurückgekehrt. То есть христиане могут очень как-то сомневаться в загробной жизни. Есть такая вера. Also es gibt so eine Glaubensrichtung, dass die Christen sogar an den Tod nach dem, also an das Leben nach dem Tod nicht glauben. Они верят в Бога в этой жизни. Also sie glauben an den Gott in diesem Leben. В том, что Христос помогает в работе, в семье. Dass der Christus in Familie und in der Arbeit hilft. Но как бы этим и ограничиваются. Aber dabei begrenzen sie sich. И Писание говорит, если вы только в этой жизни надеетесь на Христа, молитесь, общаетесь. Aber die Schrift sagt uns, wenn ihr in diesem Leben nur auf Christus hofft, das heißt, ihr betet für eure Familie, für ihr Volk und so weiter. Но вообще не думайте, что дальше. Aber ihr glaubt überhaupt nicht, was danach kommt. То мы несчастнее всех человеков. Dann seid ihr die elendsten unter allen Menschen. То есть я верю во Христа в этой жизни, я несчастный. Das heißt, ich glaube in diesem Leben an Christus und ich bin unglücklich. Да. Ja. Потому что эта жизнь только начало, это подготовка. Weil dieses Leben nur der Beginn ist, das ist nur die Vorbereitung. Если ты ходишь в садик. Also wenn du in den Kindergarten gehst и думаешь, что после садика нету жизни, und denkst, dass nach dem Kindergarten kein Leben mehr existiert, нету школы, нету института, also es gibt keine Schule, es gibt keine Uni, нету работы, нету es семьи, gibt keine Arbeit, es gibt keine Familie, ты ходишь в садик, also du gehst in den Kindergarten, ты стараешься, хорошо ведешь себя там, also du versuchst dich gut zu verhalten, но ты думаешь, что после садика нету ничего. Aber du denkst, nach dem Kindergarten gibt's nichts mehr. Ты ограничен только обустройством своего садика. Also du bist nur damit begrenzt und beschränkt, deinen Kindergarten einzurichten. Своего шкафчика в садике. Also von deinem Spind in deinem Kindergarten. И у тебя нету видения дальше. Und du hast keine Vision auf die Zukunft. То есть, когда мы не смотрим с позиции вечности на нашу жизнь сейчас, also, wenn wir unser Leben nicht aus der Position der Ewigkeit betrachten, мы можем молиться за молиться. Wir können beten, wie lange wir wollen. Только за себя, за свое благополучие. Also nur für sich, nur für dein Wohlergehen. И что еще важно? Und was noch wichtig ist? Господь отвечает на эти молитвы. Der Herr antwortet auf diese Gebete. И благословляет. Und er segnet. Но с видом на будущее. Aber auf die Sicht auf die Zukunft. Что это не просто тупик, хорошо прожить и все. Also es ist nicht nur diese Sackgasse, einfach nur gut zu leben. Был, верил, молился. Also ich war, hab gebetet, hab gelebt. Получал благословение. Hab die Segen bekommen. Умер, закопали как собаку и все. Bin ich gestorben, dann hat man mich begraben und das war's. Наша жизнь это только начало. Also unser Leben ist nur der Beginn, der Anfang. Все наши нужды. Also all unsere Nöte und Anliegen. Это важно. Das ist wichtig. Но это не цель. Aber es ist nicht das Ziel. Это не цель. Das ist nicht das Ziel. Наши нужды имеют какой-то номер там 3, 4, 5. Also unsere Anliegen haben irgendwie eine Nummer 3 oder 5 da im Leben. Найди свою цель номер один, нужду номер один. Aber finde dein Ziel Nummer 1, also dein Anliegen, deine Not Nummer 1. Номер один. Nummer 1. За которую ты будешь молиться страстно. Für das du leidenschaftlich beten wirst. Не просто, ну да, я знаю, будет вечная жизнь. Nicht nur einfach so, ja, ich weiß, es gibt eine Ewigkeit. Давайте молиться за мои экзамены. Давайте молиться за мои экзамены. Я не понял. Окей. Давайте молиться за мои экзамены. Lass uns für meine Prüfung beten. Lass uns für meine Prüfung beten. Ну, я знаю, есть вечная жизнь. Ja, aber ich weiß, dass es eine Ewigkeit gibt. То есть мы знаем. Also, das bedeutet, wir wissen, wir begreifen. Но страсть и сердце в другом. Aber Leidenschaft in unser Herz gehört was anderem. И молитвы в другом. Und auch die Gebete sind in was anderem. Однажды британский реформатор. Eines der britische Reformator. Джон Нокс. Der John Knox. В средние века. Das war im Mittelalter, hat er gelebt. Он хотел спасать свой народ в Шотландии. Also er wollte sein Volk in Schottland unbedingt retten. И знаете, как он молился? Und wisst ihr, wie er gebetet hat? Господь, благослови Шотландию. Herr, segne Schottland. Мою семью. Und meine Familie. Мою кошку. Also meine Katze. Нет. Nein. Его молитва была такая. Sein Gebet war so. Дословно. Das war wortwörtlich so. Господь. Herr. Дай мне Шотландию. Gib mir Schottland. Или я умру. Ansonsten sterbe ich. Он молился на полном серьезе. Das hat wirklich ernsthaft so gebetet. Он отвечал за эти слова. Und stand hinter diesen Worten. Дай мне Шотландию, или я умру. Also gib mir Schottland, ansonsten sterbe ich. Это страсть. Das ist Leidenschaft. Его приоритеты очевидны. Also seine Prioritäten sind offensichtlich. Как мы молимся за свою, за спасение своей семьи, своих also, близких? Also wie beten wir für die Errettung von deinen Verwandten, also für unseren Nein, Leuten, сколько страсти? Also wie viel Leidenschaft steckt darin? Сколько времени? Wie viel Zeit gibst du darauf? Давайте откроем Римлянам 12 главу, 1 стих. Also lass uns Römer aufmachen, 12:1. Мы не будем читать все. Also wir werden nicht den ganzen Vers lesen. Павел нам рекомендует. Also Paul rät uns. Принести свои тела в жертву для служения. Also unsere Leiber dazu bringen für einen Dienst. Принести тела в жертву для служения. Also unsere Leiber dazu bringen als Opfer für einen Gottesdienst, für einen Dienst. Видите, да? Also sieht das ja selber. Принесите ваши тела. Also bringt eure Leiber da. А как это? Целиком или по частям? Also wie? Ganz oder teils? Also это подойти к сцене, лечь перед алтарем. Das ist so, vor die Bühne zu kommen, sich hinzulegen vor dem Берите Altar. Меня, а то в ведро не влезу. Nimmt mich, ansonsten passe ich nicht in den Eimer rein. Как мне тело принести в жертву? Кому оно надо вообще? Wie kann ich mein Leib als Opfer darbringen und wer braucht es überhaupt? Может быть, науки? Vielleicht braucht das die Wissenschaft? Целиком или по частям? Also ganz oder nur teilweise. Но наше тело состоит из разных частей. Denn unser Leib besteht aus verschiedenen Teilen. И в одну из частей входят мозги. Und in ein Teil beinhaltet Verstand, Hirn. Как это жертвовать своими мозгами? Also wie kann ich meinen Verstand, mein Hirn opfern? Вешать их при входе на вешалку там в церковь и отключаться? Soll ich vorne in der Garderobe das auf einen Bügel hängen? Это означает включать их особенно. Das bedeutet, sie besonders einzuschalten. Когда я жертвую на то, чтобы продумать. Also wenn ich etwas opfere, dann soll ich das gut durchdenken. Продумать свое служение, свое дело. Also wenn ich opfere, heißt das, sein Dienst gut durchzudenken, darüber Gedanken zu machen. Например, Рождество. Zum Beispiel Weihnachten. У нас много терминов. Wir haben viele Termine. Я беру время. Ich nehme die Zeit. 15,5 минут. 15,5 Minuten. И думаю. Und denke nach. Кого, куда, когда пригласить? Wen, wann und wie ich wohin jemand einladen kann? Чтобы они пришли и спасли свою душу. Damit sie kommen und ihre Seele errettet wird. И потом на небесах были со мной. Und dann zusammen mit mir in dem Himmel werden. Но люди разные, и термины у нас разные. Aber die Menschen sind unterschiedlich und Termine sind unterschiedlich. И надо пожертвовать мозгами чуть-чуть. Und man soll ein wenig sein Hirn, seine Gedanken, seinen Verstand opfern. Жертва продумывания. Das ist das Opfer des Durchdenkens. Когда ты для своего служения, для своего дела сидишь и думаешь. Wenn du für deinen Dienst, für dein Werk sich hinsetzt und darüber nachdenkst. Как лучше, когда, куда, с кем. Wie soll man es besser machen, mit wem, wie und was. Жертва продумывания. Das ist das Opfer des Nachdenkens. Как лучше успеть. Also wie schaffe ich das am besten? Где отпроситься? Wo soll ich früher kommen? Куда перенести термин? Also wie soll ich meine Termine umschmeißen? Найти замену. Wie kann ich eine Vertretung für mich finden, wenn ich was Wichtiges vorhabe? Я не могу прийти на ячейку, потому что у меня стул перед дверью стоит. Und nicht einfach so, ich kann nicht zur Kleingruppe kommen, weil mein Stuhl vor der Tür steht und ich kann nicht rauskommen. Я не знаю, куда его поставить, потому что жена будет ругаться. Ich weiß nicht, wohin ich ihn hinstellen soll, denn meine Frau wird dann schimpfen. То есть у нас бывают в служении такие помехи такого типа. Also manchmal haben wir in unserem Dienst solche Hindernisse, so eine Art Hindernisse. Захлопнулась дверь, не открывается. Also die Tür ist zugegangen und geht nicht mehr auf. Бери 5 минут. Nimm die 5 Minuten. Молись. Bete. Получи откровение. Bekomme eine Offenbarung. И зайди со двора. Und geh vom Hof rein. В другую дверь. In eine andere Tür. Жертва продуманности. Das ist das Opfer des Nachdenkens. Аминь. Amen. Это жертва молитвами, это жертва мозгами. Das ist das Opfer in den Gebeten, das Opfer für das Nachdenken. Почему дело в Господе так важно? Wieso ist das Lebenswerk im Herrn so wichtig? Именно оно будет тебя держать и тащить. Denn genau das wird dich weiterbringen. Когда придут бури. Wenn Stürme kommen. Когда будет сложно. Wenn Schwierigkeiten kommen werden. Ты думаешь, что это ты тащишь свое служение как балласт? Du denkst dir, dass du dein Dienst wie ein Ballast hinter dir herschleppst? Как чемодан. Wie ein Koffer. Как крест. Wie ein Kreuz. Нет. Nein. Твое служение, твое дело. Also dein Dienst, dein Werk, dein это Lebenswerk. Это паровоз твоей жизни. Das ist das, паровоз. Zug. Das ist ein Zug in deinem Leben. Wie ein Zug. Паровоз, а не балласт. Das ist ein Zug und nicht ein Ballast. Он тебя тащит и ведет. Also es schleppt dich, es bringt dich voran. Когда не хочется ничего делать. Wo man überhaupt keine Lust hat, etwas zu tun. Когда депрессия. Wo man depressiv ist. Но дело тебя тащит, вытаскивает. Aber dieses Lebenswerk, das holt dich da raus. Твое дело в Господе. Also dein Lebenswerk im Herrn. Это главный капитал. Das ist das wichtigste Kapital. Основной капитал. Das ist das hauptsächliche Kapital. С которым ты придешь на небо. Mit dem du in den Himmel kommen wirst. Только он. Nur das. Однажды будет суд во Христе. Denn eins wird ein Gericht gehalten werden. Оценка нашей жизни во Христе. Und die Bewertung von unserem Leben im Christus wird gemacht. Верующие в Иисуса на суд не приходят. Denn die Gläubigen an Jesus Christus kommen nicht zum Gericht. Но это на другой суд. Aber das ist ein anderes Gericht. А для верующих будет оценка. Aber für die Gläubigen gibt es eine Bewertung. Оценка жизни во Христе. Eine Bewertung von dem Leben in Christus. Оценка нашей жизни в вере. Das ist die Bewertung von unserem Leben im Glauben. И ты возьмешь с собой только свое дело туда. Und du wirst mit dir nur das Lebenswerk mitnehmen können. Все дома, машины, которые ты вымолил здесь. Also alle Häuser, alle Autos, was du beim Herrn rausgebetet hast. Работы, деньги. Arbeit, Geld. Они останутся здесь. Das wird alles hier bleiben. Да, это Господь все давал. Ja, der Herr hat es alles gegeben. Оно останется. Das bleibt aber hier. А туда только дело во Христе. Und dort wird nur das Lebenswerk mitgenommen. То есть то, что ты делаешь Боге, это твой золотой запас. Also das, was du im Herrn machst und für den Herrn machst, das ist dein Gold, Goldreserve. Твое служение. Dein Dienst. Большое или маленькое, неважно. Ob das groß oder klein ist, das ist unwichtig. Знаете, что такое золотой запас? Wisst ihr, was eine Goldreserve ist? Золотой запас страны. Also Goldreserven des Landes. Это практически цена страны. Das ist praktisch der Wert des Landes. Цена государства. Das ist das Wert des Staates. В стране может крутиться внутренне много денег, also быть большой оборот. Also im Land wird immer wieder, also gibt's immer wieder sehr viel Geld im Umlauf. Но они могут обесцениваться. Aber sie können am Wert verlieren. Будет инфляция. Es gibt eine Inflation. Но золотой запас отвечает. Aber die Goldreserve ist praktisch ein. Показывает истинную стоимость страны. Also zeigt den richtigen Wert des Landes. И вот твоя истинная стоимость, твой золотой запас. Und dein echter Wert, dein Goldvorrat oder deine Goldreserve. Это дело во Христе, которое ты возьмешь туда. Das ist dein Lebenswerk in Christus, was du dahin mitnimmst. А все остальное, все, что было, все эти приключения. Und all das andere, was da war, all diese abenteuerlichen Dinge. Весь этот внутренний оборот финансов, так all сказать. Dieses innerländischer Umlauf des Geldes. Он останется позади. Das bleibt hinter dir. Как это происходит? Wie passiert das? Как найти свое дело? Also wie kann man sein Lebenswerk finden? Ты хочешь willst найти дело в Господе? Also willst свое du dein, место, dein свое призвание? Dein Platz, deine подними руку, finden. Не стесняйся. Also steck mal deine Hand, sei nicht so schüchtern. Давайте откроем Езекииля 22:30. Lass uns Hesekiel 22:30 aufmachen. Есть очень простые советы. Es gibt ganz einfache Ratschläge. Езекииль 22:30. Also Hesekiel 22:30. Господь говорил: искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю. Und ich suchte unter ihnen einen Mann, der die Mauer zumauern und von mir in den Riss treten könnte für das Land. Все просто. Alles ist einfach. Есть нужда. Es gibt eine Not. И Господь ищет человека. Und der Herr sucht nach einem Menschen, который стал бы в проломе. Der dann in den Riss treten würde. Который бы заступился. Der jemanden vertreten und für den jemanden einstehen würde. Что такое пролом? Was bedeutet ein Riss? Пустота, нехватка. Das bedeutet, dass es dort irgendwo eine Leere, einen Mangel gibt. Пустое место. Also ein Vakancia. Leerer Platz, also eine vakante Stelle. Дело есть. Es gibt ein Werk, eine Земля, Sache. За которую нужно заступиться. Also ein Land, das man verteidigen sollte. А человека нет. Aber es gibt keinen Mann dazu. То есть искал я у них человека. Das heißt, ich habe nach einem Mann gesucht. Который бы встал в проломе. Der in den Riss treten könnte. За детей. Für die Kinder. За детское служение. Für Kinderdienst. За женское. Für за мужское. Frauendienst, für Männerdienst. За служение для пожилых. Für den Dienst an Senioren. За интернациональное. Für internationalen Dienst. За больных. Für die Kranken. За хозяйство, за технику. Also für Hauswirtschaft, für Technik. Господь ищет человека, der Herr sucht nach einem Menschen, который бы стал в проломе, der in den Riss treten könnte. И это может быть и в церкви, и вне церкви. Das kann in der Gemeinde sein und außerhalb der Gemeinde sein. Служение и внутреннее, и внешнее. Es gibt einen Innendienst und einen Außendienst. Господь ищет человека. Der Herr sucht nach einem Menschen. Скажи, Господь ищет меня. Sag mit mir, der Herr sucht nach mir. Скажи соседу, Господь ищет тебя. Sag deinem Nachbarn, der Herr sucht nach dir. Второй важный момент. Der zweite wichtige Moment. Матфея 16:18. Matthäus 16:18. Известное место. Das ist eine bekannte Bibelstelle. Но важен принцип. Aber wichtig ist das Prinzip, was wir daraus lesen. Иисус обращается к Петру. Also Jesus wendet sich an Petrus. Я говорю тебе, ты Петр. Und sagt zu ihm, ich sage zu dir, du bist Petrus. И на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Ты, Петр, du bist Petrus и на сём камне я создам церковь мою. Und auf diesen Felsen, auf diesem Stein werde ich meine Gemeinde bauen. Господь строит свое дело. Der Herr baut sein Lebenswerk на конкретном человеке. Auf einem konkreten Menschen auf. Петр, ты камень, и на нем я построю. Petrus, du bist ein Stein, ein Felsen, und auf dich werde ich bauen. Господь не просто строит свое дело на хорошей идее. Also der Herr baut nicht nur einfach so sein Werk auf einer guten Idee. Не на хорошей благой идее. Oder nicht nach einer guten gut gemeinten Idee. Не просто на хорошей цели. Oder nicht nur einfach auf einem guten Ziel. А на конкретном человеке. Sondern auf einem konkreten Menschen. Который верит. Der glaubt. Который видит эту нужду. Der diese Not sieht. И зажигается для этого. Und der dafür brennt. Видит нужду и зажигается. Er sieht die Not und brennt dafür. Есть нужда. Es gibt eine Not. Господь ищет человека. Der Herr sucht einen Menschen dafür. И Господь строит на человеке. Und der Herr baut auf diese Menschen. Недавно умер великий евангелист Райнхард Бонке. Vor kurzem ist der große Evangelist Reinhard Bonke gestorben. Примерно 50 лет он спасал Африку. Also circa 50 Jahre lang rettete er Afrika. Миллионы людей пришли к Богу через него. Also Millionen него. Menschen kamen zum Herrn über ihn. То есть Господь спасал Африку именно на этом камне. Also der Herr hat genau auf diesem Felsen die Afrika gerettet. Он построил служение для Африки на этом человеке. Er hat diesen Dienst aufgebaut auf diesem Menschen, auf diesem konkreten Menschen. А сейчас появился преемник. Und jetzt ist sein Nachfolger da. Он воспитал преемника и продолжил дальше делать. Also hat einen Nachfolger erzogen und das weitergegeben und der seinen Dienst weitermacht. Хотя когда Господь призвал Бонке, wo der Herr den Бонке berufen hat. В 67 году. Das war 67. Он не был бездельником. Der war keiner, der nichts getan hat. Он имел уже конкретное служение. Er hat schon einen konkreten Dienst gehabt. Но оказалось, что дело его жизни. Aber so wie es ausgesehen hat, sein Lebenswerk. Еще серьезнее. War noch ernsthafter. Еще грандиознее. Noch grandioser. То есть, если у тебя есть какое-то служение, не ограничивайся им. Deswegen, wenn du einen Dienst hast, begrenze dich nicht damit. Найди свою Африку. Also finde du deine Afrika. Как нашел Бонке. Wie Бонке das gefunden hat. И она стала страстью его. Und es wurde zu seiner Leidenschaft. Позволь Господу строить на тебе. Erlaube dem Herrn auf dir zu bauen. Это может быть любое служение. Das kann jegliches Dienst sein. Главное страсть. Wichtig ist dabei die Leidenschaft. Страсть. Leidenschaft. Зажгись. Brenne, also stecke dich an damit. Зажгись для этого. Also stecke dich an damit. И посмотри по-другому на все, что произошло с тобой раньше. Und schau anders jetzt auf die Sache, was mit dir vorher war. Если даже раньше что-то не получилось. Wenn es vorher auch etwas nicht geklappt hat. У нас есть прекрасный пример Моисея, Петра. Also wir haben wundervolle Beispiele von Mose und von Petrus. Мы сейчас не будем это уже читать. Wir werden das jetzt nicht mehr lesen. Я коротко скажу. Ich sag nur kurz darüber. Моисей хотел спасти свой народ. Also Mose wollte unbedingt sein Volk retten. Но первая его попытка закончилась тем, что он убил египтянина. Ist damit beendet, dass er einen Ägypter umgebracht hat. Он заступился. Also er ist für ihn in Riss gegangen. Убил египтянина. Hat den Ägypter umgebracht. Который притеснял Божий народ. Der damals seine Brüder misshandelt hat. И на 40 лет убежал. Und für 40 Jahre ist er weggerannt. Потому что его искали за это преступление. Weil man ihn gesucht hat, weil er ihn umgebracht hat. Когда он пришел через 40 лет уже в силе Божьей. Und wo er dann später zurückgekehrt ist, nach 40 Jahren, aber schon mit Gottes Kraft. Когда его послал уже Господь. Wo schon der Herr ihn gesandt hat. Он пришел в тот же Египет. Kam er in denselben Ägypten. К тем же евреям. Zu denselben Juden. С той же миссией. Mit derselben Mission. Но Моисей уже был другой. Aber der Mose war bereits anders. И вы знаете, чем это закончилось. Und ihr wisst ja, wie die ganze Geschichte ausgegangen ist. Первая попытка Моисея была неудачная, провальная. Also, der erste Versuch Mose war misslungen. Но Господь через время вернул его на то же самое место. Aber der Herr hat ihn nach einer bestimmten Zeit wieder zurückgebracht auf denselben Ort. Он не дал ему другое служение где-то далеко, там, где он убежал. Also er hat ihm keinen anderen Dienst gegeben dort, wo er weggerannt war. Он вернул его на то же место. Sondern er hat ihn wieder zurückgebracht auf denselben Ort. Но это был уже другой Моисей. Aber es war schon ein anderer Mose. У него было уже другое отношение. Er hat bereits eine andere Haltung dazu gehabt. И ключ к твоей победе может быть. Und der Schlüssel zu deinem Sieg könnte sein. В том, чтобы посмотреть на себя, но по-другому. In dem, wenn du, auf dich schaust, aber anders. Посмотреть на свою ячейку, но по-другому. Auf deine Kleingruppe zu schauen, aber anders. Посмотреть на церковные задачи, но по-другому. Auf die gemeindlichen Aufgaben zu schauen, aber anders. И пойди туда. Und geh dorthin. Где уже был? Dort, wo du bereits warst. Может быть, потерпел неудачу? Vielleicht hast du einen Krach erlebt dort. И теперь победить. Und jetzt zu siegen. С Господом. Mit dem Herrn. Как это сделал Моисей? Wie das der Mose gemacht hat. Аминь. Amen.